Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot The Accountant. The Toffer Offer. The Accountant ist ein Film von Gavin O'Connor, ein Regisseur, von dem ich bis jetzt keine Filme gesehen habe. Aber einer seiner letzten Filme, Warrior, wurde mir schon mehrmals empfohlen. Aber nichtsdestotrotz war ich trotzdem auf diesen Film gespannt. Denn die Besetzung war sehr, sehr gut. Ben Affleck spielt hier die Hauptrolle. Und in den Nebenrollen sind sehr, sehr viele bekannte Schauspieler zu sehen. Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jeffrey Tambor, John Lithgow. Also ein Haufen Leute, John Bernthal. Wirklich viele Leute, die aktuell ja, sehr gut sind oder auch schon längere Zeit sehr gut sind. Und dementsprechend war die Besetzung schon mal absolutes ja, Qualitätssymbol, wo ich gedacht habe, okay, wenn die da alle zusammenkommen, dann kann man den Film sich ja vielleicht mal angucken. Und dann kam hinzu, dass der Trailer sehr, sehr gut war. Ich bin generell jemand, vielleicht habe ich das schon ein, zwei Mal hier angesprochen, der ja Trailer an sich immer sehr auch gerne begutachtet und analysiert. Eigentlich gibt es oft Filme, wo ich mir denke, die würde ich sowieso gern sehen und man sollte sich gar keinen Trailer vorher angucken, weil man sich im Zweifelsfall immer spoilert. Aber es gibt eben dann doch jedes Jahr so 3, 4 Trailer, wo ich mir immer denke, das ist für mich ein kleines Gesamtkunstwerk. Also auch das Schneiden von Trailern ist für mich eine kleine Kunst. Und das so zu machen, ohne den Film zu spoilern, ohne den Film schlecht aussehen zu lassen und aber das Entscheidende vor allem, die Stimmung dieses Films rüberzubringen. Und den Trailer zu The Accountant, also egal jetzt eigentlich, ob Trailer 1 oder 2, ich fand sie eigentlich alle, die waren beide sehr ähnlich und haben beide so das gleiche Grundprinzip gehabt, nämlich man hat hier einen Song von Radiohead hergenommen, einen älteren, und der hat hier einfach perfekt gepasst. Und deswegen, als ich diesen Trailer das erste Mal gesehen habe, ich war mir erstmal nicht sicher, was ich von diesem Film halten soll, aber der Trailer einfach richtig gut geschnitten. Ich dachte mir, das sieht schon alles sehr, sehr gut aus und sehr spannend. Ein Thriller, eben, ich war mir nicht ganz klar, ob das jetzt eher actionlastig ist oder nicht, aber dazu komme ich eben jetzt, was dieser Film dann wirklich letzten Endes war. Kurz zur Story, The Accountant geht um einen Kerl, Ben Affleck spielt diese Hauptrolle, ein Mann, der ja ganz klar ein Autist ist. Es gibt ja da eigentlich ganz viele verschiedene Formen davon und nur sehr selten sind es diese Autisten mit diesen sogenannten Inselbegabungen. Aber auch in diesem Film geht es wieder um einen Autisten, der eben eine Inselbegabung hat und eben sehr, sehr talentiert ist, was Mathematik angeht und so. Aber natürlich trotzdem so diese Standardprobleme hat, die man so als eben Außenstehender von jetzt kennt, wenn man das Wort Autist hört. Also er hat Probleme, sich sozial einzufügen, er kann menschliche Emotionen schwer nachvollziehen oder verstehen. Und das alles begleitet ihn, seit er ein Kind ist. Und der Film ist sehr viel gemischt immer wieder zwischen der Kindheit dieser Hauptfigur und seines späteren Lebens. Denn als er erwachsen ist, ist er ja eben ein Accountant, eine Art Buchhalter für sehr, sehr gefährliche kriminelle Organisationen und ja, macht für die Bücher und guckt, ob da alles passt, ob da irgendwo Geld wegkommt. Also ein Job, der sehr gefährlich ist und den man wahrscheinlich oft auch nicht überlebt, weil man natürlich dann Einblick in alle kriminellen Geschäfte bekommt und ja potenziell immer diese Organisationen verraten könnte. Aber Ben Afflecks Figur macht das schon seit einiger Zeit. Ich beziehe mich bewusst nicht auf einen Namen, also im Film wird er lange Zeit als Christian Wolf bezeichnet, aber es ist eigentlich von Anfang an klar, dass er immer wieder seinen Namen auch ändert und so. Also er ist ein Mensch, der sehr auf dem Sprung leben muss, um diesen Job weiterhin durchzuführen, damit nicht irgendwann mal einer seiner ehemaligen Arbeitgeber sagt, na, den sollten wir doch lieber loswerden zur Sicherheit. Und eben, also seine Figur wird Christian Wolf hauptsächlich im Film genannt, aber das ist nicht der eigentliche Name. Und genau, es geht darum, dass er halt ja, diese Aufträge immer wieder annimmt. Und wir lernen eben den ganzen Film über, wie es dazu kam, wie er, ja, also wie war seine Kindheit, wie hat er überhaupt angefangen, vielleicht mit seinem Autismus klarzukommen und wie kam es so ein bisschen dazu, auch in diese Richtung zu gehen und plötzlich zu sagen, ja, ich bin gut mit Mathe und jetzt mache ich sowas. Also sein Vater ist beim Militär, dementsprechend lernt man im Film, dass er eben auch körperlich sehr stark trainiert ist. Und ist nicht von mir dieser Gedanke, schön wär's, das ist, fand ich, eine sehr originelle Zusammenfassung. The Accountant und vor allem die Figur von Ben Affleck kann man eigentlich ganz gut zusammenfassen, wenn man Ben Afflecks Real-Life-Kumpel Matt Damon sich anschaut. Und wenn man sich da jetzt ein bisschen mit den Filmen auskennt von Matt Damon, wenn man die Figur von Good Will Hunting von Matt Damon nimmt, kombiniert mit Jason Bourne, Das zusammen ist das, was Ben Affleck jetzt wiederum in The Accountant ist. Ein mathematisches Genie, das auch richtig dicke Leuten auf die Fresse haut und Leute abknallt, wenn es sein muss. Und genau, das ist eigentlich so die gesamte Figur, die man da eigentlich locker beschreiben kann. Nur eben dieser kleine Twist ist, dass er ein Autist ist und dementsprechend eben ja sozial nicht so gut zurechtkommt. Der Film kommt letzten Endes ins Laufen, wenn er wieder einen neuen Auftrag annimmt, wieder die Bücher prüfen soll für jemanden. Und ja, da geschieht dann einiges, was nicht ganz so geplant ist und was vor allem mit seiner Routine, die er so in seinem Leben hat, auch ein bisschen Schwierigkeiten mit sich bringt, also für seine Routine. Und viel mehr braucht man zur Story wirklich nicht zu sagen. Der Rest erlebt ihr im Film. Worum es mir natürlich bei sowas immer geht, ist zu vermitteln, was für eine Art von Film das ist und ob es für jemanden Sinn macht, den zu gucken oder eben nicht. Und ich würde ganz klar schon mal sagen, The Accountant ist, falls das für manche Leute jetzt so gefühlt eben Richtung Jason Bourne komplett ist, dass sie de denken, okay, das ist Nonstop-Action, 2 Stunden und zwischendurch, ja, muss er halt ein bisschen ein kleines Genie sein oder so. Also es ist genau andersrum von der Verteilung. Der Film nimmt sich sehr, sehr viel Zeit. Es ist eher ein ruhiger Film, vor allem die erste Hälfte. Und auch generell den ganzen Film überspringen wir immer wieder in die Vergangenheit, um zu gucken, wie diese Kindheit ablief. Und dadurch ist der Film nicht so schnell, wie es vielleicht manche erwarten würden. Und genau das fand ich das Angenehme an dem Film. Also ich fand es gut, oder erfrischend, dass ein Film mal nicht ganz so nach der Ordnung läuft, wie man sonst bei solchen Filmen erwarten würde. Eben, er nimmt sich Zeit. Er macht dadurch auch die Hauptfigur des Christian Wolf, also der Ben Affleck-Figur, ja, wirklich zu einem Charakter, einer Person, mit der wir uns, obwohl sie natürlich nicht so ist, wie man sich das normalerweise bei einem Helden vorstellt, mit so einer Figur kann man sich trotzdem identifizieren. Und das ist die größte Stärke dieses Films, finde ich, dass er sich seine Zeit genommen hat. Also vor allem die erste Hälfte über war ich sehr, sehr begeistert und fand das eigentlich sehr, sehr gut, in welche Richtung dieser Film ging und wie schön langsam man alles etabliert. Und trotz einiger, ja, klassischer Storybeats trotzdem das nicht so gemacht hat, dass es irgendwie mich langweilt oder ich mir gedacht habe, ich will gar nicht mehr wissen, wie es weitergeht, weil es so offensichtlich und platt ist. Also es hat am Anfang sehr, sehr gut funktioniert. Die Darbietungen sind sehr, sehr gut. Also ich fand Ben Affleck ist einer seiner besten Darbietungen bisher. Ich habe ihm das absolut abgekauft. Gerade wenn man immer bedenken muss, Schauspieler wie Ben Affleck oder Brad Pitt, Christian Bale, solche Leute, die man halt schon sehr, sehr viel gesehen hat. Und man muss dann immer bedenken, wie viel schwieriger es dann ist, wenn man einen Schauspieler gut kennt, dass man trotzdem den noch in einer Rolle verschwinden sieht. Oder was heißt in einer Rolle verschwinden sieht, aber dass man ihn trotzdem noch ein bisschen die Manierismen und den Charakter abkauft, den er da verkörpert. Also eben, es ist jetzt kein Film, das ist nicht Method-Acting, wo man das Gefühl hat, wow, wen sehe ich denn hier? Ist das hier live oder ist das hier unge das ist hier eine Dokumentation, das ist überhaupt nicht mehr gespielt? Also so ist es natürlich nicht. Es ist ein ganz von der Machart ein normaler kommerzieller Film. Aber Ben Affleck gibt sich alle Mühe, das so zu verkörpern, diese Figur, die er da darbieten soll. Und ich finde, er hat das sehr, sehr gut gemacht. Also ich fand, er war eine interessante Figur. Er hat aber auch eben dieses Social Awkward, das hat er super rübergebracht. Also wenn man immer wieder darauf geachtet hat, eben er guckt den Leuten nicht so in die Augen, weil das seine Figur nicht so hergibt, weil er eben als Autist das nicht so gerne möchte. Und all diese kleinen Kleinigkeiten, die hat er eingebaut und hat das sehr gut rübergebracht. Und auch wenn man vorab diesen Plot hört, vielleicht erstmal denkt, oh, ist das interessant, wenn ich so eine übermenschliche Figur habe, also eben Typ, der ist ein Mathematikgenie und gleichzeitig ein Actionheld. Ich meine, wo ist denn da die Bedrohung? Und auch das, finde ich, hat der Film sehr, sehr gut gehandelt, dass Ben Affleck für mich nie als diese Figur übermenschlich wirkte, in Form von, er ist unangreifbar. Also es gibt echt ein, zwei richtige Badass-Action-Szenen, wo man klar merkt, was für eine dominierende Power er da mit sich bringt und man wirklich spürt, dass er über die Leute förmlich drüber rollt. Genau wie er das im echten, in seinem normalen Leben, in den sozialen Interaktionen macht, dass er die Leute so überrollt und nicht auf sie eingehen kann. So macht er es auch auf die physische Art und Weise, wenn er da Leute auseinandernimmt. Und das finde ich aber, hat aber sich gut ergänzt und gut gepasst und der Action-Teil ist eben vor allem in der ersten Hälfte eher sehr gering und dadurch auch effektiv und dadurch auch, wenn es dann passiert, spannend und ja, eben, da ist dann viel Power dabei bei solchen kleinen Szenen und Ben Affleck spielt das gut und es ist auch gut gedreht, also gerade am Anfang, wenn dann solche kurzen Konfrontationen kommen oder sich mit Leuten geprügelt wird auf engem Raum oder kleine Feuergefechte, ist alles sehr, sehr klar und übersichtlich gemacht und präzise und es ist nachvollziehbar. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, der Held gewinnt jetzt hier diese Schlachten, weil er das gewinnen muss, laut Drehbuch, sondern also, sie haben das so gut so rübergebracht, dass er einfach wirklich überlegen ist und das tatsächlich ist und nicht durch Schnitt da irgendwelche Sachen versteckt. Und eben, auch die anderen Darbietungen sind eigentlich sehr gut. Es ist einfach eine tolle Besetzung auch. Und ja, wenn man so die Accountant jetzt, also man kennt das, ich habe da immer auch meine Kontraseite, die ich meistens in der zweiten Hälfte anspreche. Und in dem Fall ist es so die zweite Hälfte des Films, wenn ich das so grob einordnen würde. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, vielleicht ist es auch nur das letzte Drittel. Aber leider wird der Film hinten raus, verliert er ein bisschen seine Originalität und seinen Zug für den Zuschauer. Also er wird dann nach einer gewissen Zeit, wird dann einiges ein bisschen vorhersehbar in dem Film oder man denkt sich zumindest bestimmte Dinge und die bewahrheiten sich dann auch wirklich genau so. Und das ist ein bisschen schade gewesen. Aber das Eigentliche, was mich dann wirklich ein bisschen aus dem Film auch rausgebracht hat, ist das Finale. Also das Finale des Films, keine Spoiler an dieser Stelle, aber eben das Finale war so, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt irgendwie, da passt der Ton nicht mehr zusammen. Am Anfang haben wir einen relativ ruhigen Thriller, relativ spannend, mit kleinen Humorsprenklern hier und da. Das ist dem Film auch sehr, sehr gut gelungen am Anfang. Und ganz am Ende weiß der Film dann selber nicht mehr, was er jetzt genau sein soll. Und das hat mich echt rausgeworfen aus dem Film. Also da wird es dann irgendwie so absurd. Und plötzlich fällt auch alles andere dann am Ende zusammen. Also es ist so, als hätte man eben so das Ziel aus den Augen verloren. Also plötzlich leiden darunter war alle anderen Elemente im Film, die vorher gut funktioniert haben. Also die Action wird dann ganz zum Ende hin auch etwas unübersichtlich und man weiß nicht mehr, was los ist, obwohl das vorher ganz gut funktioniert hat. Und eben auch die und auch ein, zwei Figuren bekommen am Schluss dann irgendwie noch einen komischen Spin, wo man sagt, naja, das hat es jetzt nicht gebraucht. Und es gibt auch einen Twist im Film, der nur da ist, um einen Filmtwist zu haben, ob der jetzt Sinn macht oder ja, ob man sich den verdient hat oder den gut etabliert hat vorher und wir das als Zuschauer nur nicht gesehen haben, weil man das auf intelligente Art und Weise versteckt hat, fand ich eben auch nicht. Und das war schade, das hat am Schluss dann etwas. Also nach der ersten Hälfte des Films hätte ich diesem Film 9 von 10 Punkten locker gegeben. Also ich fand ihn wirklich gut, das hat fast alles richtig gut gepasst. Und dann hat er leider zum Ende hin sehr nachgelassen. Was nicht heißen soll, dass es ein schlechter Film ist, denn der Film hat trotzdem sich getraut, alles ein bisschen anders anzugehen und ein bisschen was Eigenes zu machen. Gerade wenn man sagt, dass es in dem Genre schon viele Sachen gibt, die sich sehr ähnlich anfühlen. Eben, er hätte ja locker leicht zu einem Abklatsch von Bourne werden können. Und das ist er aber am Schluss nicht, sondern er nimmt sich dann schon seine eigene Route. Das hat leider nicht so ganz funktioniert, aber wie ich manchmal hier auch zu sagen pflege, mir ist es lieber, wenn ein Film was versucht und das nicht klappt und dann manchmal belächelt man das dann vielleicht auch oder es bringt einen aus dem Film raus, aber immerhin, wenn man ein bisschen reflektiert, denkt man sich, gut, aber immerhin haben sie was versucht, anstatt am Schluss genau das zu machen, was man schon 180 Mal vorher gesehen hat. Also das heißt nicht, dass es nicht vorhersehbar war. Also in dem Fall, das Ende des Films habe ich in gewisser Weise dann schon kommen sehen, ab der Hälfte so circa. Aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem was Originelles war. Nur weil ich irgendwann die Idee erkannt habe, die da hatten in diesem Drehbuch. Und in dem Fall kann ich dann deswegen trotzdem eine Empfehlung für The Accountant aussprechen. Denn es sind gute schauspielerische Darbietungen. Die erste Hälfte ist sogar richtig, richtig gut, finde ich. Oder sogar wahrscheinlich die ersten zwei Drittel. Also es ist wirklich so das Finale, was mich aus dem Film rausgeworfen hat. Das war irgendwie ein bisschen schade, da hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht oder noch ein bisschen mehr Tiefe für diese Welt, die sie am Anfang sehr, sehr schön etabliert haben. Und aber eben ansonsten, gerade jetzt noch in der Woche, also in 2 Wochen kommt Doctor Strange, aber bis dorthin fällt mir momentan nicht so viel mehr ein, was man gucken könnte. Gerade wenn man in die Richtung Thriller-Sachen mag und eben auch nicht dieses absurd-Action-lastige mag. Also das finde ich sehr angenehm, dass der Film Action dann hatte, wenn sie angebracht war und sinnvoll war, im Bezug auf die Handlung, die wir halt erzählen. Wenn es um einen Typen geht, der von seinem Militärvater körperlich trainiert wird und sich mit jeder Menge Mafia-Organisationen einlässt, die ihn letzten Endes umbringen wollen, dann ist ja klar, dass ein gewisser Actionanteil mit reinkommt. Aber ich fand eben sinnvoll genutzt und insofern auch sehr gut. Und das war's auch schon vom Toffer Podcast diese Woche. Bis zum nächsten Mal. The Topher Offer.